Folter. Flugkapitän Bauer und ich teilten uns eine Zelle. Es war bitterkalt, die Zelle ungeheizt. Bauer erhielt kein Verbandsmaterial mehr. Die Wunde konnte unter diesen Umständen nicht ausheilen. Immer wieder baten wir um ärztliche Behandlung, aber sie wurde verweigert. Im Dezember begannen endlose Verhöre der stalinistischen Vernehmungsoffiziere. Man schlug und misshandelte Bauer. Irgendwann fiel der für mich folgenschwere Satz: Da fragen Sie doch meinen Begleiter, der kennt sich da besser aus. Dann war ich dran. Man trennte Bauer und mich und folterte nun uns beide. Ich merkte schnell, worum es ging. Die Russen konnten nicht glauben, dass Hitler tot sein sollte. Wo ist Adolf Hitler? Tot. Wo ist Adolf Hitler? Tot. Die Wrosch, du lügst. Der Tote ist ein Doppelgänger. Die Fragen nahmen kein Ende. Auf welchem Wege hat Hitler Berlin verlassen? Wo ist er jetzt? Es ging so weiter und weiter. Vernehmungskommissar war zunächst Oberst Savaljew. Das sowjetische Innenministerium wusste längst, dass meine Angaben stimmten. Dort lagen Informationen über Hitlers Selbstmord vor. Ich registrierte sehr wohl, dass man die Mitschriften meiner Aussagen zwar mit großer Geste in der Mitte durchriss, aber am Ende doch aufbewahrte. Später wurde das, was ich gesagt hatte, mir auch wieder von den Russen vorgehalten. Sie taten also nur so, als hielten sie alles für Lügen und müssten mit meiner Vernehmung immer wieder aufs Neue beginnen. Da sie aber offensichtlich doch alles genau aufbewahrten und meine Aussagen abglichen, mussten sie längst begriffen haben, dass ich die Wahrheit sagte. Doch meine Peiniger, die Obersten Stern, Savaljew, Schweitzer, Gagase und Seltenwar, ließen nicht von mir ab. Stern und Seltenwar waren Juden. Nicht ein Wort verloren sie über die Vernichtungslager. Niemand befragte mich dazu. Es ging immer nur um Hitlers Tod. Hätten sie etwas von mir über die Konzentrationslager in Erfahrung bringen wollen? Zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer noch nichts von den Gräueltaten in den KZs gehört. Bei den Vernehmungen schlug man mich fortwährend ins Gesicht und trat mich mit den Füßen. Einmal wurde ich geimpft, tags darauf bekam ich hohes Fieber. Die Verhörer holten mich dennoch ab, ließen sich die Stelle zeigen, an der ich die Spritze erhalten und um die herum sich eine schmerzhafte Entzündung gebildet hatte. Danach malträtierte man immer wieder genau diese Stelle. An anderen Tagen griff der verhörende Oberst nach Büchern oder Lochern, die auf seinem Schreibtisch standen, und bewarf mich damit. Oftmals musste ich mich nahe zur Wand stellen, und dann schlug man meinen Kopf von hinten an die Mauer. Wollte ich mich umwenden, gab es sofort Schläge ins Gesicht. Immer wenn ich dachte, nun hätten sie genug, ging es von vorne los. Schließlich sagte man mir, es seien auch Familienangehörige von mir hier im Gefängnis. Ihnen ging es nicht besser als mir. Ich könne aber zu meiner Frau, sobald ich die Wahrheit sagen würde. Immer wieder richtete man unvermittelt eine Pistole auf mich. Im Februar 1946 wurde ich in eine Zelle verlegt, in der es so kalt war, dass sich an den Wänden eine Eisschicht bildete. Die Eisenpritsche hatte eine sehr dünne Matratze, eher eine Decke, die 150 mal 50 Zentimeter maß. Wahlweise lagen entweder meine Füße auf dem frostigen Eisen oder ich bettete meinen Kopf darauf. Meine Kleidung wurde mir abgenommen. Man steckte mich in einen zerschlissenen Drillichanzug und völlig kaputte Schuhe. Strümpfe oder Fußlappen gab es keine. Meiner Zelle wurde ein weiterer Häftling zugewiesen, er hieß Robert Koch. Dieser Gefangene bekam ein Bett, einen Mantel, hatte doppelte Decken zur Verfügung und erhielt Offiziersverpflegung. Von all dem durfte er mir nichts abgeben. Ich erfuhr später, dass er wohl als Spitzel auf mich angesetzt war. Seine Privilegien stellten außerdem eine zusätzliche Foltermaßnahme für mich dar. Ich habe mich kaum mit ihm unterhalten. Es folgte Schlafentzug über 40 Tage. Nur in den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag durfte ich die Pritsche benutzen. An den anderen Tagen zerrte man mich um 22 Uhr aus der Zelle zur Vernehmung. Diese begann aber nie vor Mitternacht. Die zweistündige Wartezeit musste ich in einer Stehzelle etwa 60 mal 60 Zentimeter verbringen. Manchmal kam es auch gar nicht mehr zum Verhör und ich musste dann die ganze Nacht stehend ausharren. Ich höre noch heute das Schlüsselrasseln und das Krachen der Zellentür, wenn man mich abholte. Die Vernehmungsmethoden, sprich die Folterungen, wurden noch einmal verstärkt. Nun wurde ich splitternackt ausgezogen, auf einen Tisch gezerrt und ausgepeitscht. Eine siebenschwänzige Knute sauste unaufhörlich auf meinen Körper nieder, auch auf die Hoden, die Fußsohlen und meinen Kopf. Glitt ich vom Tisch, wurde ich am Boden weiter gepeinigt. Irgendwann in meinen eigenen Exkrementen liegend verlor ich die Besinnung. Danach stellten sie mich sofort unter die Dusche. Eiskaltes Wasser prasselte auf mich nieder, während jemand meinen Kopf unaufhörlich an die Kacheln schlug. Manchmal kam ich erst in meiner Zelle zu mir, manchmal lag ich wieder angekleidet auf einer Trage in irgendeinem Raum. Zwei Wachposten schleppten mich dann auf ihr in die Zelle zurück oder stützten mich rechts und links unter den Achseln und schleiften mich über den Boden wie einen nassen Sack. Sie machten Witze. »Weißt du, wie du aussiehst? Schön bunt wie ein Paradiesvogel.« Das Wort Paradiesvogel hatten sie eigens auf Deutsch gelernt. Eine Ärztin pinselte mir meine Wunden mit einer grünen Heilpaste ein. Das Martyrium dauerte eine Woche, 10 Tage, 12 Tage. Ich fühlte mich nicht mehr als Mensch, hatte nur noch eine große Sehnsucht, den Tod. Am 12. Tag bat ich um ein Stück Papier. Bevor ich drohte, vollends verrückt zu werden, wollte ich mich noch einmal als Mensch in Erinnerung rufen. Man brachte mir das Papier und ich schrieb an den zuständigen Kommissar des Innenministeriums, den gefürchteten Minister Lavrenti Beria. Meine bisher gemachten Angaben beruhen auf der Wahrheit und entsprechen den Tatsachen. Die Vernehmungspersonen glauben mir nicht. Ich werde bei den Verhören unmenschlich misshandelt, bleibe aber bei der Wahrheit. Man will mich offensichtlich totschlagen. Da ich aber Soldat bin, bitte ich sie darum zu veranlassen, dass ich erschossen werde. Ich gab den Zettel einem Wachposten. Daraufhin wurde ich direkt ins Vernehmungszimmer geführt. Erschossen werden will er also. Der anwesende Offizier zielte mit 2 Pistolen auf mich. Dann ließ er sie sinken und schüttelte grinsend den Kopf. Sterben darfst du, aber wir werden dich totschlagen, nein, halb totschlagen. Es wird langsam gehen. Dann wurde ich wieder mit der Knute bearbeitet, diesmal ohne vorher ausgezogen zu werden. Als ich in die Zelle zurückkam, wusste ich noch nicht, dass dies die letzte Nacht schwerer Folterung gewesen sein sollte. Das Gesuch war tatsächlich weitergeleitet worden. Es befindet sich noch heute in Moskauer Archiven, wo es die BBC aufgefunden hat. Am nächsten Tag brachte man mir ein wunderbares Essen. Ich rührte es nicht an. Ich wollte sterben.